hr.de. Bernd aus Wildstedt meldet momentan 8 Grad. Es bleibt neblig in der Ortenau. Heute Nacht kann es ein bisschen aufreißen, je nachdem. Aber da, wo es ein bisschen aufreißt, da gibt es dann obendrauf noch ein bisschen Frost und ein bisschen Reifglätte. Ansonsten morgen ein bisschen mehr Sonne als heute. 8 bis 12 Grad werden es. Das war's von mir. Ich bin Sven Steiner. Sage tschüss bis morgen und gleich viel Spaß mit Charlie 2000. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Die Nachrichten aus unserer Region. Mit Andrea Schindler. Offenburger Winzer freuen sich über einen hervorragenden Weinjahrgang 2011. Einige Weinbaubetriebe haben zwar Mengenverluste durch Hagelschäden, dafür stimmt aber die Qualität. Lange Staus im Berufsverkehr am Morgen nach LKW-Unfall auf der A5 bei Appenweier. Ein Auto war Richtung Basel mit einem Sattelzug kollidiert und in die Mittelleitplanke gekracht. Ortenauer mit Schrottauto auf der A5 bei Rastatt aus dem Verkehr gezogen. Der Mercedes-Fahrer war mit so vielen Mängeln am Auto unterwegs, dass die Behörden den Wagen stilllegen ließen. SC Freiburg verliert Testspiel gegen den französischen Zweitligaklub FC Metz. Mit 1:2 musste sich der Bundesligist im Freiburger Mösle-Stadion geschlagen geben. Ausführliche Meldungen aus der Region wieder um 9:30 unter funkhausortenau.de. Und jetzt alles, was Sie sonst noch wissen sollten, mit Matthias Schiedert. Der Polizistenmord von Heilbronn und die sogenannten Dönermorde, dahinter stecken offenbar die gleichen Täter. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass hinter den Mordtaten eine rechtsextreme Gruppe stehe. Bei den Ermittlungen zum Polizistenmord fand die Polizei auch die Tatwaffe der Dönermorde. Zwischen den Jahren 2000 und 2006 waren 8 türkischstämmige Männer und ein Grieche erschossen worden. Urteil im Alkoholpanscher-Prozess. Wegen der tödlichen Vergiftung von 3 Lübecker Schülern schickt ein türkisches Gericht 4 Angeklagte ins Gefängnis. 2 Getränkelieferanten müssen sogar lebenslang in Haft. Bei einer Klassenfahrt im März 2009 war der Schülergruppe aus Lübeck in einem Hotel bei Antalya gepanschter Alkohol serviert worden. 3 deutsche Schüler starben kurz darauf an einer Methanolvergiftung. In Deutschland scheiterte der Testbetrieb mit den umstrittenen Körperscannern, doch ab Dezember sind sie in ganz Europa erlaubt. Die EU-Kommission hat die Regeln dafür heute verabschiedet. Doch nur wenige EU-Länder wollen die Körperscanner an den Flughäfen einsetzen. In Deutschland müssen die Passagiere vorerst nicht durch die Geräte. Grund ist die hohe Fehlerquote. Entscheidender Schritt in Rom. Der italienische Senat hat dem Reform- und Sparpaket zugestimmt. Damit rückt auch das Ende der Regierungskrise näher. Ministerpräsident Berlusconi hatte seinen Rücktritt angekündigt, sobald das Gesetzespaket beide Kammern des Parlaments passiert hat. Für morgen wird die Abstimmung im Abgeordnetenhaus erwartet. Trotz vieler Turbulenzen, die Deutschen glauben an den Euro. 78% sind optimistisch, dass die Gemeinschaftswährung die Krise übersteht. Laut dem ZDF-Politbarometer sieht nur jeder 5. für den Euro keine Überlebenschance. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Gengenbach. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. VW Link Gengenbach. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Genau 7:03, hallo Autofahrer. Auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg Nord und Theningen ein Unfall. Hier stehen Sie momentan 2 Kilometer im Stau. Und im weiteren Verlauf zwischen Ettlingen und 3 Karlsruhe genau das gleiche. Ebenfalls ein Unfall und 2 Kilometer Stau. Geblitzt wird in Achern nach dem Friedhof Richtung Autobahnzubringer, in der Ortsdurchfahrt Grafenhausen und auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe, kurz vor dem Dreieck Karlsruhe im 80er-Bereich. Und ab geht's! Immer gut gestimmt und immer gut für jede Menge Chaos. Also Leute, nicht umschalten! Der Pflichttermin heute Abend. Eckenheim. You got the power. Nachtschwärmer Spezial. Pyjami 2000. Er hat den Beat der Zeit und immer voll den Durchblick. Aktivieren. Es kommt was auf Sie zu. Radio Hardcore. Watching young life shape, sin minor keys, solutions and remedies. Yeah. Enemies become

für Stimmung! Seid ihr bereit für Party? Is bringing me out the door. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the door. Trainieren das ganze Jahr Weltmeister und Olympiasieger im Biathlon, im Skilanglauf und Rennrodelsport? In Oberhof, Thüringens Ferienregion Nummer 1. Familienurlaub, Aktivreisen, Sport- und Erholungstouren und Firmenevents in der Mitte Deutschlands. Im weltbekannten Oberhof, Thüringens Ferienregion Nummer 1. Infos und Buchung unter www.oberhof.de. Kommen auch Sie nach Oberhof, Thüringens Ferienregion Nummer 1. Heute schon einbauen, was morgen Standard sein wird. Unilux, die Fenstergeneration von morgen. Und dazu die passenden Rollläden von Roma. Bauelemente Ziegler. Ob Fenster, Rollläden oder Wintergärten. Bei uns finden Sie immer das Richtige. Bauelemente Ziegler in Oppenau-Ramsbach. Telefon Oppenau 91270. Jetzt sind Sie und Ihr musikalisches Talent gefragt. Simply. Das Funkhaus Ortenau und Baden Online suchen das Triberger Weihnachtstalent 2011. Ob Solo oder im Chor, ob klassisch oder modern, ob instrumental oder a cappella. Wir verlosen einen Auftritt beim Triberger Weihnachtszauber. Plus 500 Euro. Bewerben Sie sich ab sofort auf baden-online.de. Erleben Sie Genuss auf höchstem Niveau im Weinparadies Ortenau. Ob Sie unseren rassigen und eleganten Riesling mit hochfeiner Blume, unseren kräftigen roten Spätburgunder mit leichtem Brombeerton oder einen unserer anderen Weine bevorzugen. Im Weinparadies Ortenau und auf dem Ortenauer Weinpfad sind Genuss und Qualität immer garantiert. Weinparadies Ortenau. Weine wie im Paradies. Mehr Informationen erhalten Sie unter weinparadies-ortenau.de. So sexy, so Roxy. Lehn dich zurück und genieße die Show. Table Dance und Livestrip-Shows in der Roxy Bar Offenburg. Perfekt auch für deinen Junggesellenabschied und deine Geburtstagsparty. Roxy Bar. Täglich von 21 bis 5 Uhr im Zentrum von Offenburg am Stadtbuckel. Wir sehen uns. Bergwerk, die ultimative Diskothek in Offenburg-Elgersweier. Jeden Freitag und Samstag ab 21 Uhr. Partytime pur. Genießen, wohlfühlen, abfeiern. Bergwerk, die etwas andere Diskothek mit dem besonderen Flair in Offenburg-Elgersweier. Hallo Nachtschwärmer. Sperrt ganz schnell eure Muttis ein. Sie fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch voll. Wieder 50 Grad. Ihr wisst, wem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lass doch alles stehen und gehen. Mach dein Radio an. Charlie 2000. Aufgepasst, die Show beginnt. Ja, volle Kanne, jetzt ins Wochenende. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. You are being taken under our power. Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Dann kann's losgehen. Icaramba! Herrlich schräg und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. On your Maximum Music Radio Station. FM. Looking like a star with her body shape like a rock guitar. Then she goes like a shooting star. Make you wanna play. Makes all the boys them say. Red One, Tom Cruise, Miss Worldwide. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. Oh, no, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. Oh, no, no, I get a good feeling, yeah. If you want, welcome to Saint-Tropez. Track. You know I miss the way that you used to throw it back in the bed, throw a bread, make the headboard crack. Stick it in, right, exact. Look at your face, yes, you like that. You took that thing and you won't bring it back, so I let the homie Lloyd blow it out on the track. Oh, oh, oh, oh. Yo te juro, mi amor, que tú eres mi pasión. Me conquistas cada vez que te miro. Mi corazón. Oh, oh, oh, oh. Yo te juro, mi amor, que tú eres mi Ja, willkommen Nachtschwärmer. Wir haben natürlich wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Ich höre gerade, da klingelt so, da pocht einer an die Tür. Hä? Mach doch mal einer von euch die Tür auf! Ich hab keine Hand frei! Ja, ja, ich weiß, wer es ist. Aber ich lass mal bitte zappen. Von euch die Tür auf! Oh, ja. Ich hab keine Hand frei! Ja, ja, wissen wir ja. Ja, darf ich vorstellen, den größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch! Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Erzähl ihn was von ECK. Ein cooler Kerl. Ein cooler Kerl, ja. Denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Radio. It's time you fall. Ja, die doofe Witze-Ecke. Kommt die 17-jährige Blondie aus der Schule und sagt, Mami, heute sind wir alle untersucht worden. Stell dir mal vor, nur noch eine ist Jungfrau in unserer Klasse. Ja, und das bist du, mein Kind? Nein, die Lehrerin. Ja, meine Grüße gehen ehrlich ins Kinzigtal, weil ich war ja vergangenen Samstag in Wolfach. Und da fällt mir gerade was ein. Vor 20, 30 Jahren, als die Landwirtschaft noch ganz dick drin war, war ein Bauer aus Wolfach beim Ernten mit seinen Leuten, mit seiner Frau und so weiter. Dann musste mal kurz für kleine Jungs, da ging er so an den Busch. Und irgendwie, wie es dumm zuglauf, ist ihm eine Biene vorne drauf und hat sofort zugestochen. Au! Das hat wehgetan. Dann ist er schnell zu seinem Traktor gerannt. Und die Bäuerin hat gesagt, Mensch, das Ding spielt ja blau an. Du musst schnell heim, Karl. Geh schnell heim und schmier Schmalz drauf. Gut, der Kalle rennt heim. So schnell er kann, weil das Ding hat immer noch mehr weh getan und ist dicker geworden. Rennt ins Haus. Unten parterre die Küche. Zieht den Schmalzhafen, das waren ja die alten Schmalzhafen, die grau-blauen. Zieht den vom Buffet runter, stellt ihn auf den Stuhl und hängt sein Huhn voll rein. Dann ist ihm schon besser gegangen. Auf einmal kommt die Magd die Treppe runter und ruft: Um Gottes Willen, was ist denn das? Dann ruft er zurück: Ja, wieso? Hast du noch nie einer gesehen? Doch, aber wir haben einen Auflader, das habe ich noch nie gesehen. Wie man aufladet. Hebt die Hände in die Luft, ja. Ihr seid vollkommen ready. Nachtschwärmer, hier geht's ins Wochenende. Schmalzhafen. Give me that Momo wet, wet. Give me that crispy staff. Ladies love my style. At my table getting wild. Get the bottle popping. We get that dripping, that drop. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. One girl completely naked. Drink my beer and smoke my weed. But my good friends is all I need. Pass out at three. Wake up at ten. Go out to eat. Then do it again. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Catch it, bring it, pay it. Watch it, turn it, leave it. Stop formatting. Schloss die Möbel auf dem Fenster. Wir brauchen Platz zum Tanzen. Pass out at three. Wake up at ten. Go out to eat. Then do it again. Hand up at the beat. Time I swear. Barbra Streisand. Der Hitzeausstoß wurde erneut grundlos gesteigert. Wir bringen sie dahin, wo die Action ist. Get a good feeling, yeah. get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Hier ist der Power ins Wochenende Nachtschwärmer. Willkommen! Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz in die Werbung und ganz cool bleiben, Nachtschwärmer. Bis gleich! Total krank! Das wird ein Spaß! Eisenhart. Also dranbleiben. Lieber Radiohörer, wenn Möbel Hugelmann umbaut, dann macht er dies mit großer Leidenschaft und nur aus einem einzigen Grund, damit Sie sich wohlfühlen. Erleben Sie jetzt die große Auswahl und Markenvielfalt mit Bodum, Emser, Leonardo, Fissler, Seltmann-Weiden, Arzberg, Paradies, Ritzenhoff und Breker und vielen mehr. Herzlich willkommen in dem Wohnfühlhaus der Ortenau bei Möbel Hugelmann, direkt am Flugplatz in Lahr. Einfach Hammer, dieser Framstag. Jetzt gibt's Frappfelin. Ich verstehe nur Bahnhof. Na, Frappfelin. Diesen Framstag gibt's Frappfelin. Bitte was? Freitag ab 18 Uhr und den ganzen Samstag. Und jetzt auf Deutsch? Erstmal zu Penny. Framstag bei Penny. Freitag ab 18 Uhr den ganzen Samstag. Frische Apfelsinen, 1,5 Kilo und 99 Cent. Erstmal zu Penny. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Bohrmaschinen, Schließanlagen, Sicherheitstechnik, Werkzeuge, Eisenwaren, Beschläge, Schrauben. Wir könnten jetzt noch ewig so weitermachen, aber am besten schauen Sie einfach mal bei uns vorbei. Fachmarkt Gnädig und Fachmarkt Gutmann. Werkzeuge und mehr. Kompetenz, Service, Qualität. Das ist Fachmarkt Gnädig in Lahr-Mietersheim oder jetzt neu Fachmarkt Gutmann in Haslach direkt am Bahnhof. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lancelot. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lancelot in Offenburg-Eggersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lancelot.de. 28 sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Eggersweier. Sur internet, clublancelot.de. Guten Tag, ich bin Alexei Green, weltberühmter Nachwuchsmentalist. Und ich kann mit Kraft meiner Gedanken Ihr Radio ganz leise stellen. Oder total laut! Oder nie auf die genannt verreckt im Nein. Rückwärts laufen lassen. Verblufft? Dann kommen Sie doch heute zu meiner Show ins Jugendhaus Ost. Und als Höhepunkt verwandle ich jetzt sogar noch meine Stimme. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Na, meine Kleine, glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Nee, aber an den Weihnachtszirkus. Der Offenburger Weihnachtszirkus mit seinem neuen Programm. Ab dem 22. Dezember auf dem Messeplatz. Auch als Geschenk eine tolle Idee. Karten direkt an der Zirkuskasse, überall wo es Tickets gibt oder unter 0781 6393 404. Manege frei für den Offenburger Weihnachtszirkus. Everyone to feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Ja, mir bleibt eigentlich nur übrig zu sagen, allen vielen Dank. Aber ich bin ein bisschen erkältet, hört man's? Allen vielen Dank, die auf dem Hitradio Ohr Party nach Kinzigtal waren. Und besonders bei mir. In Wolfach. Stadthalle ist vielleicht übertrieben. Stadtsaal war nicht so groß. Aber okay. Mein nächster Termin ist bei den Hardcore-Days und das kommt ja nachher noch. Okay, dann ist Charlie 2000 abgehakt. Dann kommt das nächste. Und zwar die Diskothek Codex in Aachen. Da ist heute was ganz Besonderes. Komme bunt, geh blau. Dabei ist eigentlich nicht der Zustand gemeint, sondern die Kleidung. Nämlich, das ist so. Außerdem ist heute ja Fasnachtsanfang. Da sind ja viele Verkleidete auch unterwegs. Für die lohnt sich's auf jeden Fall. Wer nämlich mit Kostüm, Häs, Fasnachtstrag oder ganz krass bunt kommt bis 0 Uhr, also bis 12, hat 15 Euro Freiverzehr. Sonderprogramm mit Ibiza, Gogos, Walk Acts und Stilzenläufer. Und nicht vergessen, nach meiner Sendung 23 Uhr ist ja die Live-Übertragung hier bei Hit Radio Ohr. Das ist heute Freitag. Morgen Samstag im Codex. French Kiss. I got no time for French Kiss. I'm going crazy watching you the way you dance. Und da gibt's auch wieder so ein Angebot. Alle, die mit Lippenstift Kussmund kommen, egal welche Farbe, bekommen 10 Euro Freiverzehr. Auch bis 0 Uhr wieder. Lippenstift Kussmund. Außerdem Bacardi Ras im Angebot. 30 Euro mit bei Getränk. Das ist morgen Samstag, Nachtschwärmer. Und dann kommt ja das der Überhammer, das übrigens nur einmal im Jahr stattfindet. Die Hardcore Days. Vom 24.11. bis 26. November. Das sind so viele Aktionen, das erzähle ich jetzt gar nicht alles, Nachtschwärmer. Geht auf codex-club.de, da seht ihr alles. Da kann man zum Beispiel einen 3-Tage-VIP-Pass erwerben. Da ist man nur in der VIP-Zone, die extra über uns erweitert ist. Also ist der Wahnsinn, echt. Und da bin ich auch am Samstag im kleinen Club. Am 26. Okay. Die Hardcore-Dates. Im Codex Aachen. Absolute Spitze. Beste, angesagteste Party des Jahres. It's party time. Let's party. It's party. You're listening to the world's famous. This is radio. This is radio. Das absolut bescheuertste, was man sich denken kann. Bekloppt, dämlich, brandgefährlich und total beknackt. Das ist toll. Da ist eine Therapie fällig. Der Pflichttermin heute Abend. Ja, was sagt man dazu, ha? Falco und Queen. Wir haben 19:56 Uhr. Ja, und Schuhverkäufer, du machst schon erfreutes Gesicht. Was ist denn los? Ich hab's geschafft. Was denn? Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Yay, Al, das ist ja super. Das müssen wir nachher noch genau erzählen. Al, komm, sag mal das Gewinnspiel bitte jetzt an Al. Das ist das tollste Spiel, das je erfunden wurde. Egal, ob er außer Form oder besoffen ist. Danke, Al. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Der Song ist ein bisschen geändert. Ich möchte wissen, wie heißt der Sänger. Ich sitze hier und schau dir nach, werde warten, bis ich verbrenne. Das ist die Frage, wie heißt dieser Sänger? Ich grüße den Daniel aus Urlaufen. Hallo Daniel. Hallo Charlie. Ja, so, wer ist das? Wolfgang Petri. Wolfgang Petri. Jawohl, danke schön. Nach Urlaufen, Gruß. Ja, dieses Jahr Wolfgang Petri Gewinnspiel hat mich auch inspiriert in Wolfach. Da gab es tatsächlich unter den Jüngeren eine sogenannte Wolfgang Petri Gruppe irgendwo. Sagenhaft, ne? Wahnsinn! Radio Ohr. Wir sprengen, wir landen, wir brettern, wir holzen und hetzen und heizen. Wir gleiten, wir folgen, verfolgen, wir fliegen, wir fluchen. Wir haben da was für Sie. Wir leben, wir schweben. Wir müssen die Welt retten. Can you hear the rumble and the coming for the storm? You know we coming back again. It hurts you wanting more. With silence coming to an end. Why won't you wait? Offbeatspot.com. Can you hear the roar? With sound and glass shattering, shot dropping to the floor. It's like the DJ's battling, sonic to the core. Soundwave factory, synthetic industry. Wiltshire is going in. Wiltshire is going in. Going in deep. Don't hurt him, son. Working on the Moon, ne? Wahnsinn. David Guetta, Police, Schwedisch Haus Mafia. Da ist alles drin. Also richtig dick und fett. Super! Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's mit Power ins Wochenende, 20:07 Uhr. Mein Freund El ist halt ganz gut drauf, obwohl er noch gar nicht viel getrunken hat. Das wundert mich. Wir sind hier! Ja, ich freue mich. Jetzt kann die Post angehen! Yeah, aber übertreib nicht, ja. Und was gibt's sonst noch, Herr? Hey, wie wär's mit Musik? Wie wär's mit guter amerikanischer Volksmusik? Ja, danke, nein. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. Ah. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also ab. Action bitte. Get up and party. Listen. Wir haben 20.11 Uhr, Nachtschwärmer. Ja, ich wollte eigentlich diese Woche die Preise verschicken, Nachtschwärmer, aber ich habe eine ganz böse Grippe. Geht nicht zu nah ans Radio ran. Ich mache es dann kommende Woche. Ist wirklich keine Ausrede. Kannst du knicken? Hier! Der Powermotor von Hits. Radio Ohr! Einfach nur dran. All my waist through my hair. Think about it when you touch me there. Close my eyes, hear your love. Weihnachtszirkus mit seinem neuen Programm ab dem 22. Dezember auf dem Messeplatz. Auch als Geschenk eine tolle Idee. Karten direkt an der Zirkuskasse, überall wo es Tickets gibt oder unter 0781 6393 404. Manege frei für den Offenburger Weihnachtszirkus. Die Menschen sind begeistert, die Presse ist fasziniert und das Geheimnis ihres Lächelns ist endlich gelüftet. Sie ist Patientin bei der Zahnarztpraxis Alois Bieler in Lahr. Ästhetische Zahnheilkunde, modernstes Bleaching und eine Prophylaxe vom Feinsten. www.zahnarztpraxisbieler.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Freistunden nutzen in sturmfreier Bude. Zum Beispiel für Bio-Nachhilfe. Hallo, hier ist Caroline Kebekus und ich bin echt froh, dass die Teenies heutzutage so aufgeklärt sind. Meine Freundin Jennifer zum Beispiel sagt zu mir letztens, ey Kebekus, ey voll geil, ey ich hab mit den Justin gemöbelt, ne? Ach, hast du denn aufgepasst? Was? Ja klar, ich pass immer auf. Immer Licht aus und immer Decke drüber, ne? Aha, und hast du gar keine Angst vor AIDS? AIDS? Ich hab ne Flatrate, Otto. Mach's mit. Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Hallo Tina. Hallo. Sag mal, kommst du am Samstag auch zu Ralfs Geburtstag? Na klar, nur habe ich noch kein passendes Geschenk. Ich habe auch noch keins. Aber lass uns doch einfach ins Peters gehen. Dort findet man doch immer was. Und Frau. Tolle Idee. Worauf warten wir dann noch? Auf ins Peters. Kaufhaus Peters. Ganz zentral in Aachen, Bühl, Oberkirch und Freudenstadt. Kaufhaus Peters. Wo ich gerne einkaufe. Das Wochenende bei Hitradio Ohr. Der Samstagmittag gehört Reisefieber, Erholung, Wellness, Sporterlebnisse. Die besten Tipps für Ihren Kurzurlaub. Und jedes Mal gibt es für Sie einen tollen Kurzaufenthalt zu gewinnen. Hitradio Ohr, Reisefieber. Samstags von 12 bis 13 Uhr bei Badens Lokalradio Nummer 1. Wein, Vibe. Ich bin die Chantal. Und Gesang. Mit dem Wein können wir Ihnen helfen. Um den Rest müssen Sie sich selber kümmern. Weine der Gengenbacher Winzergenossenschaft. Tradition und Moderne vereint im Besten aus der Traube. www.gengenbacher-winzer.de. Heute ist ein guter Tag, ein paar Leben zu retten. Du musst kein Superheld sein, um anderen das Leben zu retten. Das geht einfacher. Spende Blut. Einfach Leben retten. Spende Blut. Wo du Blut spenden kannst, findest du im Netz unter www.einfachlebenretten.de, eine Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Charlie 2000. Einschalten und abheben. Es wird heiß, brandheiß. Schnallt euch an für die extra Portion Spannung und Power. Aufgepasst, die Uhr tickt. Willkommen im Team. Nie den roten Knopf drücken. Dirty money, take it all or shake it for me. singles, take it all or shake it for me. No raining, my millions hydroplaning, and I'm done with Sandra paying and my Lambo escapading. I'm richer than all the riches in the world. You ain't no goofy, and I ain't trying to buy you. I'm trying to slide you about them Gucci. When you wanna realize every touch you're gonna miss me. Never say let's get loose. If you can only believe when you know it's forever, like two diamonds together. How can I just let it show? It's only for tonight. I can't hold back the flow. How can I just burn inside? Just feel, feel the love. You know you can tie. Hey, Dwayne. Listen, man. I'm your biggest fan. Really enjoying being at your shoot. I think that you've got a hit on your hands, and really looking forward to seeing you on the charts. That's dirty money. Take it all or shake it for me. Attention. We're taking over. Tell me about it, tell you now. Ich hab nur Pech bei den Frauen, sagt der eine Kumpel zum anderen. Ja, sag bloß, wieso? Ja, die erste ist mir weggelaufen und die zweite, die ist geblieben. Ja, ja. Der Genealoge fragt seine 2 Meter große Patientin, 2 Meter groß, wie sie verhüte. Mit einem leeren Marmeladeeimer, sagt sie. Ja, wie soll das denn funktionieren, wundert sich der Arzt. Ja, ganz einfach. Mein Mann ist nur 1,60 groß. Beim Verkehr stellt er sich auf den Eimer. Und genau in dem Moment, wo er die glasigen Augen bekommt, gebe ich dem Eimer einen Tritt. Das ist die Empfängnisverhütung. Gib dem Eimer einen Tritt. Hallo Nachtschwärmer, wie geht's? Hier geht's ins Wochenende. Ja, mit Lachen erträgt sich eben alles besser, sogar diese Sendung. Danke, Onkel Kalkofe. Klappe, Sackgesicht. Ja. It's party time. Party. Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dum, dum, dum, dum. Der fantastische Freitag. 20.39 Uhr am Freitagabend. Willkommen. studio@hitradio-ohr.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Nacheinander könnt ihr schreiben. Wünsche äußern oder Grüße geben. Hey, was habt ihr getan? Wer war das eben? Das ist Tim. Volle Party, hä? Eh? Einfach näher dran. Irgendwann erwischt es jeden. Da hältst du an. Open your mind, hä? Wer kann sich noch erinnern? Usura, wir bleiben bei den 90ern, hä? Einverstanden? Okay. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Yeah, yeah. I can't get no sleep. No sleep. No sleep. Ja, vielen Dank für die Mails, die schon angekommen sind und kommen. Matthias Budewitz. Thorsten Irrmacher hat gemailt. Hat gefragt, ob man diese Sendung auch auf CD bekommen kann. Nein, nicht. Also du kannst da mitschneiden oder nachträglich könnt ihr ja downloaden. Das ist übrigens neu. Über die Homepage vom Codex. Oder bei mir ist ein Link auf der Seite charlie2000.de. Da könnt ihr nachträglich die Sendung runterladen. Noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep. Insomnia. Insomnia. Hier geht's ins Wochenende. Willkommen, Nachtschwärmer. Auch Grüße gehen an den harten Kern aus Hamburg. Marco, Steffen, Simon und Moritz. Zeit für die Werbung, Nachtschwärmer. Sie werden es nicht glauben. Wir springen, wir landen, wir brettern, wir holzen und hetzen und heizen. Wir gleiten, wir folgen, verfolgen, wir fliegen, wir fluchen. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Jetzt sind wir alle vergnügt. Das ist ja unfassbar. Ja, super. Yeah. Wir leben, wir schweben. Wir unterbrechen dieses für etwas Werbung. Ja, wäre ich ein Huhn, dann würd ich eines tun. Ich ging beim Legen nur ans Werk in Baden-Württemberg. Drum achten Sie beim Kauf von Eiern immer drauf, dass auf der Schachtel und dem Ei 08 geschrieben sei. Richtig, denn die 08 in der Kennzeichnung steht für Eier aus Baden-Württemberg. Die mit den drei Löwen. Gell, Martin? Stimmt, Jochen. Frische Eier direkt von unseren Höfen Adam und Zapf gibt's hier in der Region. Ihr Jochen Adam. Und ihr Martin Zapf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lanzelot. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lanzelot in Offenburg-Eggersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lanzelot.de. 28 Sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Eggersweier. Sur internet clublancelot.de. Reihe bei Hitradio Ohr auf gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt, mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die denn da, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Guckt dir die Kerle ganz genau an, so muss machen. Gitarrspiele im Fernsehen, das ist keine Arbeit. Das bringt Geld fürs Nächste. Und noch ein paar Weiber kostenlos dazu. Das Bürschli hat ein Privatflugzeug und ist sicher auch schon Millionär. Und unser eins muss Kielschränk schleppen und sich mit Mikrowelleherd und schwerer Farbfernseh rumplagen. Auf gut Badisch bei Hitradio Ohr. Und jede Woche kommt eine brandneue Folge hinzu, deren Premiere immer am Montag in der Morningshow und um 18.15 Uhr. Es geht auch ohne Instrumente. Seien Sie mit Hitradio Ohr einfach näher dran an der gefeierten A Cappella-Formation High Five und dem Jahresabschlusskonzert Das Beste kommt zum Schluss. Freitag, 30. Dezember im Raiff Mediendom in Offenburg. Also, jetzt schnell Karten sichern und die unverwechselbaren Stimmen von High Five live im Raiff Mediendom erleben. Karten erhalten Sie bei allen Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse und unter reservix.de. Jetzt sind Sie und Ihr musikalisches Talent gefragt. Das Funkhaus Ortenau und Baden Online suchen das Triberger Weihnachtstalent 2011. Ob Solo oder im Chor, ob klassisch oder modern, ob instrumental oder a cappella. Wir verlosen einen Auftritt beim Triberger Weihnachtszauber. Plus 500 Euro. Bewerben Sie sich ab sofort auf baden-online.de. Hier heißt Codex, Codex Spezialwerbung. Und zwar heute geht's ab im Codex. Heute ist der 11.11. Komme bunt, geh blau heißt die. Eine Bait-Test-Party. War schon öfters, haben wir ganz tolle Verkleidungen gesehen. Aber das ist auch für die Lohn, die da sich die Mühe machen. Wer ein Kostüm hat, ein Häs, faßes Häs oder ganz schrill und bunt, bekommt heute bis 0 Uhr 15 Euro Freiverzehr. Im Codex, ganz klar. Außerdem heute Ibiza-Gogos. Walk-Acts und Stelzenläufer. Also meine Stimme ist heute so total anders. Ich bin heiser und erkältet und hol's der Geier. Aber ich bin da, Nachtschwärmer. Dann ab 23 Uhr, ihr habt es schon mitbekommen, Live-Übertragung aus dem Codex. Hier bei Hitradio bis nachts um 3. Morgen Samstag heißt dieses Thema French Kiss. French Kiss. Und für alle, die mit Lippenstift Kussmund kommen, rot, blau oder grün, was auch immer, die bekommen 10 Euro Freiverzehr auch bis 0 Uhr. Ist das gültig? 007, Bacardi Rass. Lustbeigetränk 30 Euro. Das ist morgen Samstag. Im Codex. Oh, das ist da noch was. Hitradio Ohr präsentiert die Hardcore Days im Codex Club in Aachen. 3 Tage, 3 Floors und über 22 DJs in einem der modernsten Clubs Europas. Erlebe vom 24. bis zum 26. November eine Show, bei der dir Hören und Sehen vergehen. Mega LED, Video und Lightshow. Erlebe Alex Christensen, Izzy Stardust, Vision Factory, DJ Lockout, Percussion Hammer, DJ Matrix, Adriano Milano, Miami Ice und viele mehr. Die Hardcore Days vom 24. bis 26. November im Codex Club in Aachen. Und am Freitag senden wir live von 23 bis 3 Uhr direkt aus dem Codex Club in Aachen. Maximum Clubbing. Mehr Infos unter hitradio-ohr.de oder codex-club.de. Ja, und da bin ich auch dabei, samstags. Also, Hardcore Days, man sieht sie. Woo! Beste, angesagteste Party des Jahres. It's Party Time. Let's party! Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. Jetzt kommt unser nächstes Gewinnspiel. Seid ihr mit dabei nach Schwemmer? Ich hoffe doch. Attention, we start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, wir suchen 2 Interpreten aus diesem Mix, der jetzt kommt. Attention, we're taking over. Soll es sehen, wie wir uns verstehen. Are you ready? schönen Sommer mit der Berg und Tal. Das ist mal ein richtiges Ü30-Gewinnspiel, ja? Jetzt geht's los. Wer 200 Reden hat, ruft an 0781 504 3311. L, hä? 0781 504 33 11. 21.08 Uhr, das muss jetzt reichen, Nachtschwärmer. Bitte ruft an. Hier geht's powermäßig ins Wochenende. Power, Fun, Action. Hitradio Uhr, dein Radio. Lassen wir die Sau raus? Nur für Leute mit Geschmack. Brother. Der Song. Jetzt grüße ich die Heike aus Wolfach. Hallo Heike. Hallo, guten Abend. Guten Abend Heike. So, zwei Interpreten von dir bitte. Das eine war Bonnie M. Bonnie M. Und das andere Genghis Khan. Ja, danke schön Heike. Ja, super. Okay. schon mal versucht zu ergründen, was jetzt gerade war. Al, steckst du dahinter hier oder was ist da los? Hallo Sumpfralle. Oh. Er ist wieder sauer. Okay, das kann einem DJ mal passieren. Genau. Well, this is the big bad Nicki Minaj. Kingston. And I'm sure know. The game of love to DJ Alex on thespot.com. Me chips lining up on my cards till they all came tumbling down. Man, I think I'm gonna make her the one. Something is telling me I better run. She hit me like a shotgun, I'm done. My love is the bitch, she's instead of my drum. Fly me away, the kingdom come. She got me going. Da-dum-dum-da-dum-dum. DJ Alex on thespot.com. To live without your love. I'm saying, ayo, ayo. I was born to be wild. Till you came around. I'd rather die a thousand times to live without your love. I'm blown away. DJ Alex on thespot.com. Ja, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Mein Freund, er steckt da dahinter. Ich habe ihm nämlich den Alkohol weggenommen. Und seither ist er wieder ungenießbar, Erl. Hey, du Fuzzi. Das Radio ist die letzte Scheiße. Du fliegst gleich raus. Willkommen bei... Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Gut drin, gut dran, gut drauf. Schrei vor Glück. This is

dress. Yo, where's my sex? I confess I'm earned a hole in your mattress. Yes, yes, you with me. I plead guilty and at the count of three I pull back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside. Oh, not even bread. Jam, when the lights are off my head went bang. Satisfaction. Wahnsinns Mashup, hä? Super. 21.32 Uhr nach Schwemmern. Willkommen. Wer sich noch zugeschaltet hat oder wer dabei ist. Doofe Witze, gell? Papi, was ist eigentlich eine Transe? Keine Ahnung. Frag Mami, der weiß das. Dankeschön. Blondie zur Mutter. Mama, du hast mir immer gesagt, Liebe geht durch den Magen. Ja, mein Kind. Stell dir vor, heute Nacht habe ich einen anderen Weg gefunden. Der Lachmuskel. Ja, ich kann mir es denken. Ja. Das ist der Power ans Wochenende. Also dieser Witz ist nun wirklich uralt. The DJ is crazy. Oh my gosh. Took the midnight train, but wir machen Freestyle Spezial. Total krank. Niemand kann dir stoppen. Sie werden es nicht glauben. Größer, besser, packender. Action. Wann gibt's denn hier Geschenke, ey? Das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge nach Schwärmer. Heute am 11.11. Basiseröffnung bringt den Christmas Dance. Nikolaus. Ja. Ist ja mal langweilig. Nein, immer noch volles Programm. Champagner für alle. Ladies and gentlemen, it's start time. This is a test of the emergency broadcast system. The news just turns me up. Here we go again. In the mix.

und unser Wissen. Werte verbinden. Sie und uns. Die Südwestbank in Offenburg. Hauptstraße 35. Ihre mittelständische Privatbank in Baden-Württemberg. Südwestbank.de. Werte verbinden. Lust auf Kino? Auf ins Forum nach Offenburg. Für gerade einmal 50 Orbits erleben Sie mit Hitradio Ohr die neuesten Filme aus Hollywood und der ganzen Welt. Tickets gibt es nur bei Hitradio Ohr und nur solange der Vorrat reicht. Hallo Tina. Hallo. Sag mal, kommst du am Samstag auch zu Ralfs Geburtstag? Na klar, nur habe ich noch kein passendes Geschenk. Ich habe auch noch keins. Aber lass uns doch einfach ins Peters gehen. Dort findet man doch immer was. Und Frau. Tolle Idee. Worauf warten wir dann noch? Auf ins Peters. Kaufhaus Peters. Ganz zentral in Aachen, Bühl, Oberkirch und Freudenstadt. Kaufhaus Peters. Wo ich gerne einkaufe. Ja, genau nach Schwemmer. Allen schönen Dank, die vergangenen Samstag bei der Hitradio-Party nach Kinzigtal waren. Und speziell bei mir, ich war ja in Wolfach in der Stadt Halle. Ich selbst bin wieder unterwegs bei den Hardcore-Days im Codex, das kommt aber nachher. Bitte geht auf meine Seite charlie2000.de. Das sind zwei Links, also zwei Verfolgungslinks für alle, die sich nicht so auskennen. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr entweder bei Wer kennt wen, das steht da, oder bei Facebook. Da klickt ihr drauf, dass ihr mich kennenlernen wollt. Ich bestätige das und das ist okay. Der Superclub Codex Aachen präsentiert heute Komme bunt, geh blau. Wobei das nicht unbedingt auf dem Zustand sein soll. Hat mit der Kleidung zu tun. Bad Test Party. Na? So, und zwar heißt es so, das passt heute direkt wegen einem Fassadsanfang. Alle in Verkleidung, ob Kostüm, Häs oder krasse Farben. 15 Euro Freiverzehr heute bis 0 Uhr. Nachtschwärmer, macht euch auf den Weg. Außerdem Ibiza, Go-Go Girls, Walk-Acts, Stelzenläufer. Und ab 23 Uhr live, Hitradio Ohr, live Maximum Clubbing. Komme bunt, geh blau. Das wäre ein Wort für meinen Freund Al. Aber vielleicht umgekehrt bei ihm. Komme blau, geh bunt. Er ist gerade draußen, er hört es Gott sei Dank nicht. So, morgen Samstag nach Schwemmer ist im Codex, heißt das Thema French Kiss. Französische Küsse, ja? Das müssen nicht unbedingt Französische sein. Ihr müsst nur Lippenstift-Kussmund haben. Einen Lippenstift-Kussmund, egal in welchen Farben, da kommen wir auch 10 Euro Freiverzehr bis 0 Uhr. Was habt ihr dazu, hä? French Kiss. Wow. Und donnerstags ist ja immer geizig geil, Eintritt frei. Jetzt kommen wir zu einer Sache nach Schwemmer. Das findet nur einmal im Jahr statt. Das war früher im alten Club, auch im Charlie's, da im Check-in. Die Hardcore Days, die Hardcore Days. Wahnsinnveranstaltung. 3 Tage. Die Hölle. Beste, angesagteste Party des Jahres. It's Party Time. Hitradio Ohr präsentiert die Hardcore Days im Codex Club in Aachen. 3 Tage, 3 Floors und über 22 DJs in einem der modernsten Clubs Europas. Erlebe vom 24. bis zum 26. November eine Show, bei der dir Hören und Sehen vergehen. Mega LED, Video und Lightshow. Erlebe Alex Christensen, Izzy Stardust, Vision Factory, DJ Lockout, Percussion Hammer, DJ Matrix, Adriano Milano, Miami Ice und viele mehr. Die Hardcore Days vom 24. bis 26. November im Codex Club in Aachen. Und am Freitag senden wir live von 23 bis 3 Uhr direkt aus dem Codex Club in Aachen. Maximum Clubbing. Mehr Infos unter hitradio-ohr.de oder codex-club.de. Welcome to the nightclub that really knows how to party. Hey DJ! I wanna party! What did you say? Do you wanna party? Ladies and gentlemen, this is the one and only DJ Content from AB Records, and you're now listening to my man, DJ Jackie the City Breaker. Party rock! Yeah! Welcome to Saint-Tropez. Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Stay fly, get the jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. In the club, party rock. Looking for your girl, she on my job. Huh. Non-stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough. And we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Wir haben 22 Uhr, Max Schwemmer. Und der echte Nachtschwemmer wird eigentlich jetzt erst richtig wach. Satomi und Gotti.

Wir gehen in die Freitagnacht. Erl, du könntest mal ein bisschen Werbung für mich machen. Komm. Mach mal für die Sendung ein bisschen Werbung, Erl. Komm bitte, Schuhverkäufer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ach komm, das ist ein bisschen freundlicher. Erl, bist du noch sauer auf mich? Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Danke, Erl. Das gibt Rache. Das ist ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Action-Freitag. Hier heißt Nachttrammer Spezial. Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? Ja, ja, ja, ja. 22 Uhr 15. Ach, ich muss erst husten, diese Erkältung, die hat mich voll. Ja, Nachtschwärmer. Aber nichtsdestotrotz, powermäßig ins Wochenende. Um ihr Gehör bitten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Actionfaktor. Jetzt machen wir noch Robert Miles Spezial. Und das ist eine ganz alte Aufnahme, man hört noch das Kratzen der Platte. Dankeschön, ist wieder Zeit für die Werbung. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Wir geben zurück in die abgeschlossenen Anstalten.

me, I can't ignore. It's me and you forever, girl. Schon wieder das vierte Sixpack rein. Ich verlange, dass du dich ruhig verhältst. Du kannst verlangen, dass dein Sohn die Ballettschule verlässt, sonst nicht. We gonna fuck all day. We gonna drink all night. We gonna rock all day. We sippin' shots all night. We gonna fuck all day. We gonna drink all night. We gonna rock all day. We sippin' shots all night. Gemini, OG, B, all day. B, B, B, B, all night. B. All night, what the fuck? Hi, my name is John. What's up, let's get it on. Party all day, all night long. Sips of rock, shots Patron. Yeah, I wanna fuck. She bet I wanna slut. Big butts, I like to bone. Wir haben kurz vor 10:30. Wie geht's euch nach Gemma? Alles klar? She like what you ask me for. I ain't gon' lie, I ain't no hoe. What kind of chick do you take me for? Shit, what you find is hell. We all drunk, she can tell. So wish me luck, I grab her ass from the back. So what? What the fuck? When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? What the fuck? All day, all night. All day. All night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? Fuck. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Das ist auch einer der Granaten, Tanzflächengranaten zur Zeit. Wir haben 22.31 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Genau. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ich würde sagen, wir bleiben bei dieser Musik, das passt nicht nämlich gleich. What the fuck? Okay, ich bin bereit. Der ist ein bisschen länger. Da muss ich weit ausholen. Nachtschwärmer in der... Es passt richtig. In der Disco. Ein junger Mann sieht ein Mädchen im Rollstuhl. Sie tut ihm leid und er fragt sie, ob er sie mit ihm tanzen will. Das Mädchen ist erfreut und schiebt sie mit dem Rollstuhl auf der Tanzfläche so hin und her. Alles klar, die beiden haben einen schönen Abend und er bietet ihr an, sie nach Hause zu fahren. Auf der Fahrt wird die Situation intimer. Sie küssen und schmusen. Für den Sex ist es aber im Auto zu eng. Das sagt das Mädchen. Sie würde da eine stille Ecke am Zaun kennen. Dort könnte er sie dranhängen und sie könnten dann, gesagt, getan. Nach dem Akt packt er sie wieder ins Auto und fährt sie nach Hause. Dort klingelt er, das Mädchen sitzt noch im Auto. Die Mutter von dem Mädchen öffnet und der junge Mann sagt artig, guten Abend, gnädige Frau, ich bringe Ihre Tochter nach Hause. Und das ist aber nett, junger Mann, antwortet die Mutter. Die anderen haben sie immer am Zaun hängen lassen. Oh nein. Die bösen Buben. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Unmöglich, Nachtschwärmer. Also wirklich unmöglich. Der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Keine Grenzen. Richtig geil. Unfassbar. Stick around, lay the arms with you. Hello, oh, oh, oh. Don't I really mean that I came to you? Hello, oh, oh, oh. I heard the honey, darling, to enjoy the party. Don't get too excited, cause the crown you get from me. Yeah, I think you do, but I really, you should know. I just came to say hello. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Ich brauch nie rauszugehen. Hit Radio Ohr. Dein Sender. Kick Buttaski. Showtime. Er riskiert alles. Cool. Krass. Ab geht's. Kick ist alles okay? Einfach nur dran. Ja. Party Alarm! I'm your DJ. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Das ist die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, jetzt haben sich ja alle getroffen. Wir feiern bis zum Abwinken, hier wird Konfetti geschossen. Heb die Hände in die Luft und mach die ganze Nacht krach, damit auch jeder Partymuffel geht, weil er abkackt. Kackst du ab, hast du verkackt, denn die Party geht erst los, wenn die Bässe richtig pumpen, bis in jeden Hinterhof. Das ist Atzen. Musik. Bei uns da brennt jeder Club. Es wird gefeiert wie noch nie. Schmeiß die Hände in die Luft. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern. Habt ihr einen richtigen Kanal drin nach Schwemmer? Hier geht's ins Wochenende, ganz klar. Powerplay. How low can you go? Und wehe, du schaltest um. Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. My lady.

mittendrin. So kann es bleiben. Das wäre gar nicht schlimm. Und wir alle singen. Ich glaub, wir sind verhext. Das wunderschöne Liedchen. Das Liedchen ohne Text. Gehör bitte. Nachtschimmer, allen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, kommenden Freitag. Wie gesagt, nicht umschalten. Jetzt kommen die Nachrichten und dann schaltet es um in zur Live-Übertragung aus dem Codex Aachen. Morgens, mittags, abends und natürlich bei Nacht sind wir total gut drauf. Al, mein Freund und Schuhverkäufer, komm, verabschiede dich ja mal. Oh, gute Nacht, Leute. Oh, das war jetzt ganz gut, Mann. Willst du dich von mir auch verabschieden, Al? Komm, ha? Mach mal. Gute Nacht, mein Prinz. Gut. Danke an alle. Tschüss, Nachtschwärmer.